Und seitdem ich zum Islam gekommen bin, Achim, habe ich den Hadith vom Propheten Al-Islam gelesen, wo er sagt, dass es Pflicht ist, für Mann und Frau sich das Wissen anzueignen. Achim, danach, ich habe mein Abitur gemacht und ich bin studieren gegangen. So, warum habe ich das gemacht? Weil der Prophet mir das gesagt hat. Nicht, weil die Gesellschaft das mir geboten hat. Die Gesellschaft hat mir was geboten, dass ich ein Assi werde. Sag dir ganz ehrlich, ja, ist so. Dass ich ein richtiger Assi werde. Ey, Alter, oh, dies, das, Alter, komm, heute Disco, dies, das. Ach, ist ja normal, jeder zieht ja mit. Heute ein Bierchen, ach, komm, wir chillen bei uns, lass mal die Sau raus, dies und das. Boah, weißt du was, ich habe letzte Woche die Frau gehabt, jetzt habe ich eine andere. Ich habe nur drei, ach, der zeigt mir an sein Telefon, der zeigt mir noch drei andere. Der ruft, der telefoniert mit dir, mit der einen. Ach ja, ich liebe dich. Ja, ja, zack, zack, weg, nächste. Ach ja, lass mal treffen. Ja, ich habe ein Geschenk, zack, zack, zack, nächste. Ach ja, ach du bist es, ach ja. Guck mal, Achim. Was habt ihr geboten? Außer Schändlichkeiten. Außer, dass ihr gnadenlos zusieht, wie diese Jugend den Bach hinuntergeht. Komasaufen, Achim. Komasaufen. Ihr macht dafür Werbung sogar. Ich sag das immer wieder, ihr macht dafür Werbung, ja, mit halbnackten Frauen. Und einmal, Bruder, subhanallah. Ach, der war einmal mal, der hat einmal gesagt, diese Wahrheit muss raus und die wird immer wieder verkündet werden, inshallah. Ob mit mir oder mit Abu Talha oder mit Abu Usama oder mit Abu Dujana, egal, Achim. Die Sachen. Das Sahaba haben den Tod geliebt. Sie haben den Tod gesucht, weil sie bereit waren zu sterben. Sie waren bereit. Sie wollten den Tod. Sie haben den Tod geliebt. Und sie haben die Dunya gehasst. Und das macht ein Muwahid aus. Muwahid aus. Es gibt kein Gott außer Allah. Das macht einen aus, der Allah eins macht. Der nur Allah fürchtet. Und der bereit ist, für diese Religion zu sterben. Der bereit ist, alles zu geben für diese Religion. Der nicht die Menschen fürchtet. Der nur Allah fürchtet. Der nicht zu niemandem fürchtet. Und der bereit ist, sein Leben zu geben. Für die Menschen, die leiden. Für die Menschen, die unterdrückt werden. Für die Menschen, die alles verloren haben. Er ist bereit dafür. Und wir sind auch dafür bereit, aufzustehen. Inshallah. Takbir. Alle, was wir haben. Weil wir nicht diese Dunya wollen, weil wir Akhira wollen. Inshallah. Weil meine Mutter genauso wichtig ist, wie die Mutter, die in Syrien ist, die in Afghanistan ist, die in Somalia ist, die in Tschetschenien ist. Es ist auch meine Mutter. Und es ist auch meine Schwester, die vergewaltigt wird. Wo sind die Prediger? Wo? Wo die über diese Sachen reden? Steh doch auf! Hast du Angst, dass vor dir die Polizei steht? Hast du vor denen Angst? Subhanallah! Was los, Achim? So müssen wir sein. Die Sahaba haben den Tod geliebt. Sie haben den Tod gesucht, weil sie bereit waren zu sterben. Das macht ein Muwahid aus. Muwahid aus. Sie waren bereit. فحديد مقطت فل الحديدا فجر الأرض ودع مشعلة قطع الباغ وريدا فوريدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß, liebe Geschwister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Friede, Segen und Barmherzigkeit auf euch anliegen. Über das, was ich heute inshallah sprechen will, ist, was auch eine gewisse Anfrage war auch da. Ich denke, das ist auch für die Dauer sehr, sehr sinnvoll, dass er vielleicht erzählt, wie ich zum Islam gekommen bin. Weil viele haben mich diesbezüglich auch angefragt, wie das passiert ist und dies und das. Ich denke, inshallah, ist auch eine gute Sache auch für Nicht-Muslime, dass sie erfahren, wie einige zum Islam gekommen sind. Und auch für die Menschen, die meinen, dass nur die Menschen konvertieren würden, die labil sind, die charakterisch schwach sind oder die bestimmte Schwächen haben. Ihr müsst wissen, Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hat dich vor circa 8 Jahren recht geleitet. Alhamdulillah. Und er hat mich wahrlich von der Dunkelheit ins Licht gebracht. Und dafür danke ich Allah. Ich weiß nicht, wie ich ihm danken soll. Ja, und man schämt sich dafür sehr, Achim. Subhanallah. Aber es hat begonnen, ach, ich war sehr, sehr mit Fußball beschäftigt. Habe sehr, sehr viel Fußball gespielt in meiner Jahiliya, also in der Zeit des Unwissens. Und habe mich sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Also mit der Dunya, wie eigentlich normal heute der normale Jugendliche eigentlich macht. Ja, mit diesen weltlichen Sachen. Und Alhamdulillah, danach haben sich natürlich bestimmte Situationen ergeben, wo man sich natürlich dann Gedanken gemacht hat. Bestimmt. Und ich war nie so, in der Schule war ich auch nicht erfolgreich. Aber wann war ich nicht erfolgreich? Ich hatte damals den Islam noch nicht kennengelernt. Ja, da hatte ich keinen Erfolg gehabt. Ja, ich bin einfach nur zur Schule gegangen, ach, ziehst mal einen Witz ab. Oder hast dann viele Freunde oder so. Ja, und in dem Sinne, ach, war das Leben sinnlos gewesen. Man ist einfach hin und her gegangen. Man hat sich getroffen, man hat was gemacht, man hat was unternommen. Und im Prinzip war es nichts. Also man hat gelebt wie jeder Otto-Normalverbraucher. Ja? Wie die ganzen Menschen in diesem Land vielleicht, die Mehrheit in diesem Land vielleicht lebt. Ja? Chillen, Zeit vertreiben, arbeiten, nach Hause gehen, essen, trinken, schlafen. Ja? Und dieses Schema im Prinzip die ganze Woche durch. Subhanallah. Aber danach ist was passiert. Subhanallah. Und zwar ist jemand verstorben und da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, weil jeder Mensch, der muss sich über zwei Dinge, muss er sich Gedanken machen. Einmal, warum lebe ich, warum bin ich hier und was passiert nach dem Tod? Das sind zwei fundamentale Fragen, die jeder Mensch sich in sein Leben stellen wird. Was passiert mir? Was passiert? Was geschieht, wenn ich sterbe? Was ist dann los? Ist alles vorbei? Ist alles dann dunkel? Oder kommt dann noch was? Passiert dann noch was? Und warum lebe ich? Warum bin ich zurzeit hier? Wer hat das bestimmt, dass ich hier bin? Und dann macht man sich diese Frage. Und ehrlich gesagt, liebe Geschwister, in der Zeit, wo ich mich diese Fragen gestellt habe, habe ich nicht so sehr an Allah geglaubt. Ja, ich war am Zweifeln. Ich war sehr, sehr stark am Zweifeln gewesen. Über Allah subhanahu wa ta'ala. Und als ich wieder mit dieser Sache auseinandergesetzt habe, ich habe sehr, sehr viel, damals habe ich, und dann kam irgendwie die Lust zum Lesen. Ja, und als ich dann die Lust zum Lesen hatte, habe ich mich sehr, sehr viel, mit sehr, sehr vielen Büchern auseinandergesetzt. Was zum Beispiel vieles mit Atheismus zu tun hatte, was vieles damit zu tun hatte, welche Beweise sprechen für Gott, welche sprechen dagegen und diese ganzen Sachen. Und danach eigentlich ist es ja von der Fitra des Menschen, dass er daran glaubt, dass es einen Schöpfer gibt. Ja? Und du, so viel du leugnen, ja, du kannst so viel leugnen, wie du willst, aber letztendlich hast du es in dir drinne, dass es einen Schöpfer gibt. Und das weiß jeder Mensch, weil Allah sagt das im Koran. Dass jeder Mensch weiß, dass es Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und in dem Sinne, Achi, habe ich mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Sehr, sehr intensiv. Ich habe Nächte verbracht mit Lesen. Und in dem Sinne, Achi, habe ich mich nicht nur damit auseinandergesetzt, ich habe die Religion, den Islam hinterfragt. Ich habe mir gesagt, kann diese Religion wirklich die Wahrheit sein? Weil wir waren zwar Eltern, waren zwar Muslime, ja, aber ich war halt nicht so, der mitgezogen hat. Ja? Habe ich gesagt, warum muss der Islam die Wahrheit sein? Warum kann das Christentum nicht die Wahrheit sein? Ja? Oder warum kann das Judentum nicht die Wahrheit sein? Man stellt sich natürlich diese Frage. Und dann habe ich mir den kompletten Koran durchgelesen. Komplett durch. Ich glaube, das habe ich in 2 Tagen gemacht. Und dann habe ich mir auch noch die Bibel durchgelesen. Komplett durch. Und ihr wisst ja, in der Bibel ist ja das Alte Testament und das Neue Testament. Ja? Also im Prinzip das auch, an was die Juden glauben, die Tora, das Alte Testament und das Neue Testament, das Evangelium, von der, was auch die Christen an glauben. Und dann habe ich mir eigentlich die Frage gestellt, Achim, als ich mir das dann durchgelesen habe, beides, da war eigentlich die Frage schon erledigt, was er von Gott sein kann. Der Koran bestätigt das, aber sagt, dass es verfälscht ist. Und dann, wie gesagt, da habe ich mir die Sachen durchgelesen, subhanallah. Dann war das natürlich für mich gar keine Frage mehr. Also, dass in dem Sinne das Christentum falsch sein muss. Weil, wie gesagt, die Sache mit der Trinität, dann das Evangelium, dass man die Originalsachen nicht mehr hat und diese ganzen Geschichten, diese Widersprüchlichkeit, dann die Sachen im Galaterbrief, wie Jesus dargestellt wird und diese ganzen Sachen. Also, ich will gar nicht jetzt auf die ganzen Details eingehen. Und dann natürlich die perfekte Beschreibung Allahs subhanahu wa ta'ala im Koran. Ja? Dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich perfekt beschrieben wird. Und das findest du in keinem einzigen anderen Buch außer im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala so perfekt beschrieben wird. Aber dann, liebe Geschwister, an dem Abend, ich glaube, das waren, glaube ich, von, ich habe um 18 Uhr angefangen und das waren die letzten Seiten im Koran und in der Bibel und bis 6 Uhr morgens durch, 12 Stunden. Und dann habe ich eine Dua gemacht. So, und das, was eben der Bruder Abu Talha auch erwähnt hat. Ich habe die Dua gemacht, ich habe gesagt, oh Allah, wenn es dich gibt, dann zeig mir die Wahrheit. Zeig mir, was ist die Wahrheit, damit ich diese befolge. Und Allah ist mein Zeuge, dass diese, Allahu Alam, dass diese Dua mit Aufrichtigkeit war. Also ich habe nicht gesagt, ja, Islam ist trotzdem richtig, aber ich mache trotzdem mal die Dua. So nach dem Motto, weißt du? Da hätte ich mich ja selber belogen mit. Ja? Aber die war, ich schwöre bei Allah, für mich war sie richtig aufrichtig. Und das war mir egal, ob meine Mutter es akzeptieren oder nicht akzeptieren, war mir egal gewesen. Ach, subhanallah. An dem, wo ich bin dann eingeschlafen, habe direkt einen Traum gehabt. Direkt am Beginn, direkt danach sofort. Subhanallah. Und was ich gesehen habe, Allahu Akbar. Ich habe die Bibel in der Hand gehabt. Ja? Ich habe die Bibel in der Hand gehabt und da stand drauf die Bibel. Ach, ich habe die erste Seite aufgeschlagen. Da stand, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, folge dem Koran. Wallahi. Und Allah ist mein Zeuge. Wallahi, Allah ist mein Zeuge. Und da war die Sache für mich, vollkommen gegessen. Weil von dem Rationalen ist das klar, Bruder. Da brauchen wir nicht viel zu diskutieren. Jeder Ehrliche wird sehen, dass dieses Buch, der Koran, mit der Natur, mit der Fitra des Menschen im Einklang ist. Brauchen wir nicht zu diskutieren drüber. Ganz klar und ganz klar. Deswegen sage ich auch jedem Nicht-Muslim, liest du den Koran durch, liest du die Bibel durch. Ja? Oder wenn du auch Atheist bist, was hast du zu verlieren, wenn du die Hände hebst und sagst, oh Gott, zeig mir die Wahrheit. Wallahi, wenn du aufrichtig bist, Allah wird dich recht leiten. Denkst du, Allah würde dich recht leiten, wenn du aufrichtig bist? Warum soll er das nicht tun, Achi? Und wenn ich in ihnen was Gutes erkannt hätte, wären sie recht geleitet. Ganz klar. Weil diese Religion ist nur was für ehrliche und aufrichtige Menschen. Und wer ehrlich und aufrichtig ist, liebe Geschwister, der wird die Wahrheit bekommen. Inshallah. Und dann habe ich angefangen, Dawa zu machen. Und ich habe mir die ganzen Verse aus der Bibel, alles habe ich auswendig gelernt, alles gelesen. Dann bin ich immer zu den Priestern gegangen. Ich wollte immer mit denen diskutieren. Immer. Sehen Sie doch, guck mal, hier steht das doch nicht. Hier, wie können Sie daran glauben? Und dies. Und einmal sage ich euch ehrlich, Bruder, da sage ich euch was. Aber ich möchte nicht alles erzählen, damit die Nähe auch nicht kaputt geht. Das, was passiert, Achie, da habe ich... Das ist so eine Passage, in Johannes 8 ist das. Da geht es um eine Passage, wo Jesus angeblich kommt und sagt, kurz gefasst, da geht es um eine Frau, die hätte dann Ehebruch gemacht. Da bringen die Pharisäer bringen ihn zu Jesus und sagt, hier, die hat Ehebruch und sie muss gesteinigt werden. Und er sagt dann im Prinzip, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, diese Sache bringen sie immer oft und meinen, ja, siehst du, hier, Jesus hat nicht gesteinigt. Ja? Aber das Irrsinnige daran ist, dass diese Passage in den ältesten, besten Manuskripten nicht vorhanden ist. Also wurde eingefügt. Und dann habe ich bei der, habe ich, ich will jetzt keine Werbung machen. Also ich habe bei einer Großkirche angerufen, ja, und ich habe da mit ihm diskutiert. Ich habe gesagt, bringen Sie mir den Besten, der am meisten Wissen hat. Ich möchte gerne mal mit ihm reden. Er so, ja, okay, dies und das. Dann ist er dran gekommen. Ich habe gesagt, ich habe nur eine Frage an ihn. Ich möchte gerne, dass Sie mir das mal erklären. So, Sie kennen diese Passage? Er so, ja, kenne ich dies und das. Und dann sagt er noch, oh, die ist so schön, die Passage. Die ist so gut, so schön, so barmherzig, ja. Da habe ich ihm gesagt, stimmt das, dass das in den ältesten, besten Manuskripten nicht vorhanden ist? Und wenn das nicht vorhanden ist, ist das nicht ein Problem? Weißt du, was er gesagt hat? Ganz trocken, er hat gesagt, ja, das ist ein Problem. Aber wir glauben trotzdem dran. Allah ist mein Zeuge, Achim. Allah ist mein Zeuge, hat er gesagt, Bruder. Ja, ist ein Problem, aber wir glauben trotzdem dran, sagt er. Hat er eiskalt so gesagt, Bruder. Subhanallah. Und da habe ich nicht weiter direkt aufgelegt. Ach, aber mit solchen unehrlichen Menschen will ich nicht reden. Wallah, mit solchen unehrlichen Menschen will ich nicht reden. Und deswegen, Achim, warum zittern Sie? Guck mal jetzt. Warum zittern Sie, wenn wir den Koran verteilen? Weil Sie ganz genau wissen, dass dieses Buch von Allah subhanahu wa ta'ala ist und mit der Fitra des Menschen im Einklang ist. Weil Allah sagt es in Surat Ar-Rum in Vers 30. Ganz klar. Deswegen, wenn wir Ihnen das Buch geben, und Sie wissen, ach, viele wissen das. Viele wissen, und deswegen zittern Sie auch. Aber das nennt man was? Dass Sie die Wahrheit verschweigen wollen. Sie wollen nicht, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Warum? Weil wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt, und wenn sich gewisse Sachen in diesem Land ändern, ja, dann werden die Taschen leer. Ja? Dann werden die Bordells weggehen. Zinssystem wird weggehen. Ja? Alkohol wird verschwinden, Weihnachten wird verschwinden, Silvester wird verschwinden. Das ist alles Money, Bruder. Ja, das ist alles Geld. Abscheulichkeiten werden verschwinden, die ganzen Bordells, alles so wird weggehen. Und das passt vielen Menschen nicht, Achim. So, wir wollen, was wir wollen, ist nur eins, Achim. Wir wollen Gerechtigkeit. Und wir sind mit jedem Prediger auch, der für Gerechtigkeit ist, der die Wahrheit sagt, der Hak redet, der nicht die Menschen fürchtet, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Mit denen sind wir. Aber wir sind nicht mit Menschen, Achim, die gegen Mujahideen reden. Ja? Ganz klare Sache, Achim. Die gegen Menschen reden, die Hak reden, die Angst haben, die Wahrheit zu sagen. Ja? Und die Menschen mehr fürchten als Allah subhanahu wa ta'ala. Weil die einzige Ehre gebührt nur Allah. Sonst nicht zu niemandem. So, und dafür, inshallah, leben und sterben wir. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt und sagt, mein Gebet, meine Opferrede, mein Leben und mein Tod sind nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sterben und leben nur für Allah. Und egal wie viele Morddrohungen sie uns androhen, egal wie viel sie in die Moschee reinstürmen, egal wie viel mal sie uns abhören, egal was sie tun, egal was sie uns sagen, das stärkt nur weiter unseren Iman. Weil wir dadurch was? Eine Bestätigung bekommen, inshallah, dass wir auf Hak sind. Wir sind glücklich, Achim. Wir sind glücklich. Alhamdulillah. Und wie gesagt, ich frage dich, oh Mensch, was hindert dich, die Hände hochzuheben und den Allmächtigen Gott zu bitten, um die Wahrheit zu bitten? Auch was uns angeht. Wenn ihr Vorurteile habt, folgt dich den Medien, diesen Lügnern, diesen Federer, guck mal, gestern, was ist Juma, ne? Freitag. Komm, Freitag kommen hier zwei Leute, eine Frau und ein Mann, die wollen mit mir reden. Ach, wir sind keine Menschen, die sagen, oh, komm weg hier, dies, das, wir wollen. Nein, ach, wenn du höflich kommst, aber nicht mit Medien. Weil Medien haben nichts zu suchen, die müssen erstmal, ja, ihre Fernsehberichte und die Zeitungsartikel erstmal ändern, dann können wir mal schauen. Ansonsten weg damit. So, diese zwei Personen, die kamen, sehr freundlich, haben nicht mehr rausgegangen. Wir haben ein bisschen mit denen geredet. Ja, was haben sie vor? Was wollen sie machen? Subhanallah. Was wollen wir machen? Subhanallah. Ja, wir beten, wir essen hier ein bisschen. Ja, wir haben Spaß. Alhamdulillah. Wir wollen die Wahrheit verkünden, weil wir denken, dass die Menschen ein Recht auf die Wahrheit haben. Ja, sind wir hier, um die Wahrheit zu verkünden? Ganz klare Sache. Ob es dann passt oder nicht passt. Wenn ihr uns sagt, dass wir Religionsfreiheit haben hier in diesem Land, dann gibt uns das doch. So wie es dem Zeugen Jehovas, dem Baptist auch gibt, der auf der Straße steht und seine Bibelübersetzung gibt. So so gibt uns doch auch das Recht, wenn wir auf der Straße stehen und den Koran geben. Seine Lüge verteilt. Ja, beziehungsweise, dass er seine Lügen verteilt, ja. Aber natürlich wird das auch natürlich nirgends so erwähnt, dass diese Passage zum Johannes 8 in ältesten besten Manuskripten nicht vorhanden ist. Aber obwohl steht in der meisten in der Fußnote drin, auch noch, ne? Subhanallah, Bruder. La hawla wa la quwwata illa billah. Und deswegen, liebe Geschwister, werden wir uns auch niemals einschüchtern lassen. Ja? Und Alhamdulillah, seitdem ich zum Islam gekommen bin, Achi, habe ich den Hadith vom Propheten a.s.w. gelesen, wo er sagt, dass es Pflicht ist, für Mann und Frau sich das Wissen anzueignen. Achi, danach, ich habe mein Abitur gemacht und ich bin studieren gegangen. So, warum habe ich das gemacht? Weil der Prophet mir das gesagt hat. Nicht, weil die Gesellschaft das mir geboten hat. Die Gesellschaft hat mir was geboten, dass ich ein Assi werde. Sag dir ganz ehrlich, ja, ist so. Dass ich ein richtiger Assi werde. Ey, Alter, oh, dies, das, Alter, komm, heute dies, das. Ach, ist ja normal, jeder zieht ja mit. Heute ein Bierchen, ach, komm, wir chillen bei uns, lass mal die Sau raus, dies und das. Boah, weißt du was, ich habe letzte Woche die Frau gehabt, jetzt habe ich eine andere. Ich habe nur drei, ach, der zeigt mir an sein Telefon. Der zeigt mir noch drei andere. Der ruft, der telefoniert mit dir, mit der einen. Ach ja, ich liebe dich. Ja, ja, zack, zack, weg, nächste. Ach ja, lass mal treffen. Ja, ich habe ein Geschenk, zack, zack, zack, nächste. Ach ja, ach, du bist es, ach ja. Guck mal, Achim. Was habt ihr geboten? Außer Schändlichkeiten. Außer, dass ihr gnadenlos zusieht, wie diese Jugend den Bach hinuntergeht. Komasaufen, Achim. Komasaufen. Ihr macht dafür Werbung sogar. Ich sag das immer wieder, ihr macht dafür Werbung, ja, mit halbnackten Frauen. Und einmal, Bruder, subhanallah. Ach, da war einmal mal, der hat einmal gesagt zu einem, ach, da war eine Brillenwerbung. Eine Brillenwerbung auf einem Laster mit einer halbnackten Frau. Ach, da fragt ein Bruder, was hat denn die halbnackte Frau mit der Brille zu tun? Was war der sagt, Achi? Der sagt, sonst wird ja keiner hingucken. Kannst du dir das vorstellen? Also ich benutze das Wort, aber ich muss es benutzen, Achi. Die Frauen in diesem Land werden als Sexobjekte angesehen. Ist so. Die Mehrheit ist so, Achi. Ja? Wenn sich freizügig anzieht, ja? Wenn sich halbnackt anzieht, ja? Okay, das wollen die sehen. Aber die wollen keine Frauen sehen, Achi. Ja? Die Kopftuch tragen, die Niqab, die sind ja so gefährlich. Aber dass eine halbnackte Frau durch die Straße geht und dass dein Mann vielleicht die fremd geht, weil er die Frau sieht, ist nicht gefährlich. Und dass dadurch vielleicht die Ehe kaputt geht, ist nicht gefährlich. Guck mal, was passiert mit dem Kind, Achim? Mit dies und das, was ist los? Ja, und das ist die Sache, Achim, warum sie sich, und sie sagt das immer wieder, diese Gesellschaft, die wird sich selber den Knockout geben, Achim. Selber wird sie sich den Knockout geben. Weil sie sich selber ins Verderben schützen. Und Allah sagt das. Wer sich von mir abkehrt, bekommt ein Leben in Drangsal. Der wird untergehen. Und deswegen, ach, ich wundere mich gar nicht, warum sie uns vielleicht so bekämpfen. Ich wundere mich nicht. Warum? Weil sie eben Angst haben. Sie wissen, dass dieses Buch, ja, große Reiche erobert hat. Dass dieses Buch Weltmacht, durch dieses Buch Weltmächte hervorgekommen sind. Dass durch dieses Buch Männer hervorgekommen sind. Dass durch dieses Buch gewaltige Menschen gekommen sind, Achim. Die bereit waren, ihr Leben zu geben. Ihr Leben zu geben. Die bereit waren, alles zu geben für diese Religion. Weil sie ganz genau wussten, dass das, was in diesem Buch ist, die Wahrheit ist. Weil Herz, Verstand und Seele es akzeptiert haben. Es gab keine Zweifel. Und du siehst es. Ach, guck mal, wie viele Sachen sie heute gegen den Propheten a.s.w. schreiben. Wie viele sogenannte, ich will diese Namen gar nicht nehmen, aber möge Allah sie vernichten, ja? Dass sie Karikaturen geben, unser Prophet a.s.w. machen, dass sie ihn beleidigen, dass sie ihn beschimpfen. Ja? Und möge Allah diesen Menschen oder diese Leute vernichten. Amin. Möge Allah eine heftige Krankheit schicken. Amin. Möge Allah sie sofort vernichten. Auf der Stelle soll sie Allah vernichten. Und möge Allah ihnen die tiefste Stufe in der Hölle geben. Amin. Guck mal, Achim. Aber was ist trotzdem? Desto härter sie den Islam angreifen, desto höher wird das Wort Allahs. desto höher wird das Wort Allahs. Desto mehr kommt zum Islam. Desto mehr sie Bücher schreiben über die Frau im Islam, desto mehr Frauen kommen zum Islam. Desto mehr Frauen kommen zum Islam. Desto mehr sie über uns am Labern sind. Ja? Oh, die Bärtigen, oh, dies, das. Guck mal, ach, geh mal raus. Guck dann, wie die Lutscher rennen die rum. Wie die Lutscher, guck das mal, ach, solche Haare wie im Gockel. Ja? Ach, was weiß ich, Hose bis zum Dings am Hängen, ach. Pokémon. Ja? Pokémon-mäßig? Subhanallah. Du siehst pink, irgendwie hier pinke Farbe, dies und das, ach, Schwuchtel, Schwuletten, alles laufen rum. Aber alles kein Problem, ach. Aber wenn der Muslim kommt, der ehrlich ist, der die Wahrheit sagt, gefährlich. Aber deine Mafiosi ist nicht, oder was? Subhanallah. Ach, die Wahrheit ist klar. Nur die Wahrheit wird der bekommen, der ehrlich ist. Und das ist das, was wir immer sagen und immer sagen werden, inshallah. Und da könnt ihr mir noch so viel Morddrohung machen. Da könnt ihr von mir aus zum Nachhause kommen, ach, ist mir egal. Diese Wahrheit muss raus und die wird immer wieder verkündet werden, inshallah. Ob mit mir oder mit Abu Talha oder mit Abu Usama oder mit Abu Dujana, egal, achi. Die Sache wird weitergehen. Vielleicht sind sie morgen oder übermorgen tot. Kann passieren. Ja? Vielleicht kann der eine oder andere Kugel kommen, aber wenn ihr mir eine Kugel gibt, gibt mir 10, nicht eine, achi. Inshallah. Ja? Denn wir sind bereit, wir wollen sogar auf diesem Weg sterben. Wir wollen Shuhada werden auf diesem Weg. Inshallah. Möge Allah so diesen Ikhlas dafür geben. Amen. Und deswegen, achi, jeder Muslim, der soll sich anstrengen. Macht Infostände, macht weiter, achi. Weil wir werden siegen. Und das sind, deswegen sind sie im Klaren. Guck mal, keiner bekommt Probleme vielleicht. Von den anderen Kuffar, die Infostände machen, aber wir bekommen Probleme. Warum das denn? Guck mal. Warum? Weil das der Weg der Propheten und der Gesandten ist. Und sie haben alle gelitten. Und deswegen müssen wir uns alle samt anstrengen. Und guck dir, achi, den edlen Sahabi an. Wo man ihn, ja, mit einem Speer hinten in den Rücken sticht, sodass dieser Speer vorne wieder rauskommt. Guck dir seine Dauer an. Und er sagt, beim letzten, und du musst dir vorstellen, Ari, du, einer rammt dir das Ding von hinten rein, kommt wieder vorne und du siehst das im ersten Moment. Und er sagt dann, ich schwöre beim Herrn der Kaaba, ich habe gewonnen. Ich schwöre beim Herrn der Kaaba, ich habe gewonnen, sagt er. Bereit für den Tod gewesen, Achim. Sie waren bereit für den Tod. Sie wollten den Tod. Sie haben den Tod geliebt. Und sie haben die Dunya gehasst, Achim. Und das macht einen Muwahid aus. Das macht einen aus, der Allah eins macht. Der nur Allah fürchtet. Und der bereit ist, für diese Religion zu sterben, Achim. Der bereit ist, alles zu geben für diese Religion. Der nicht die Menschen fürchtet. Der nur Allah fürchtet. Der nicht zu niemanden fürchtet. Und der bereit ist, sein Leben zu geben für die Menschen, die leiden. Für die Menschen, die unterdrückt werden. Für die Menschen, die alles verloren haben. Er ist bereit dafür, Achi. Und wir sind auch dafür bereit aufzustehen. Inshallah. Takbir. Mit allem, was wir haben. Weil wir nicht diese Dunya wollen, weil wir Akhira wollen. Inshallah. Weil meine Mutter genauso wichtig ist, wie die Mutter, die in Syrien ist, die in Afghanistan ist, die in Somalia ist, die in Tschetschenien ist. Es ist auch meine Mutter. Und es ist auch meine Schwester, die vergewaltigt wird. Wo sind die Prediger? Wo? Wo die über diese Sache reden? Steh doch auf! Hast du Angst, nur dass vor dir die Polizei steht? Hast du vor denen Angst? Subhanallah. Was ist los, Achi? So müssen wir sein. Und wenn sie kommen, dann kommen sie. Ganz einfach. Und sie sagt das immer wieder, Achi. Wenn sie sollen sie kommen, egal. Sollen sie uns töten? Sollen sie uns abhören? Sollen sie uns Mord drohen? Sollen sie Pläne schmieden? Allah plant auch und Allah ist der beste Planer. Alhamdulillah. Und deswegen, Achi, verkünden, verkünden, verkünden, inshallah. Und nicht die Menschen fürchten, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und das ist das. Und Alhamdulillah, wir sehen, Achi, wir sehen, wie durch diese Sache viele Menschen kommen. Viele Menschen kommen, vieles positives Feedback kommt dahin. Alhamdulillah. Weil wenn du die Wahrheit sagst, ist Allah mit dir. Wenn du die Wahrheit sagst, ist Allah mit dir. Und ein Sheikh sagte sehr schön, und damit möchte ich auch beenden, inshallah. Und ich habe das auch in einem anderen Vortrag schon erwähnt, Allahu A'lam, aber ich sage es nochmal. Man hat ihm gesagt, was müsste passieren, dass sie aufhört? Was müsste passieren, dass sie aufhört? Er hat gesagt, schaufelt mir ein Grab. Schaufelt mir ein Grab. Und ich sage, ich schaufel nicht nur mir ein Grab. Inshallah, die hier alle sitzen, schaufelt Gräber. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Alhamdulillah. Das war unsere Antwort. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.